Die Heimatbesuchergruppe der Studenten der Koreanischen Hochschule des Generalverbandes der Japan-Koreaner unter Leitung vom stellvertretenden Dekan Ha Sang-guk, die am 29. Juni mit Maschine in Pyongyang eintraf, litt an den Bronzestatuen von Genossen Kim Il-sung und Kim Jong-il auf dem Hügel Mansudae Blumenstrauß nieder und verneigte sich davor.